suis très content. Oui, tout est en ordre. Moyenne. In our last couple of lessons, we had a look at the use of the conditional and the imperative in Luxembourgish. Today we shall tackle the past tense, which for the auxiliaries to be, sin, and to have, hun, is ich wär, du wärs. Here sie hat wär, mir wären, dir wärt, sie wären. And ich hat, du has, hier sie hat hat, mir hatten, dir hat, sie hatten. But for the main verbs, Luxembourgish usually uses the present perfect to express the past. In other words, the use of the present perfect is very different from English. Some verbs, though, do have a past tense, the most frequently used being können, can, and wollen, to want to, which are ich konnt, du konntst, hier konnt, mir konnten, dir konnt, sie konnten, and ich wollt, du wollst, hier wollt, mir wollten, dir wollt, sie wollten. Past tenses exist for a few other verbs, such as, for instance, stehen, to stand, gehen, to go, kriegen, to get, gehen, to become, and to be in the passive form, lien, to lie. Verstehen, we get stung, du stungst, hier stung, mir stungen, dir stungt, sie stungen. For gehen, we get ich gung, du gungst, hier gung, mir gungen, dir gungt, sie gungen. For krähen, we get ich krut, du krut, hier krut, mir kruten, dir krut, sie kruten. For gin, we get ich gauf, du gaufs, hier gauf, mir gaufen, dir gauft, sie gaufen. For lion, we get ich loch, du lochs, hier loch, mir lochen, dir locht, sie lochen. But for most verbs, you have to use a composed tense. If the verb expresses a movement, you usually, but not always, use the auxiliary to be, sin, while for the others, you use to have, hun. The problem, of course, is that in order to be able to do this, you need to know the past participle, the same as you need to know the present tense of the verbs if you want to know which are regular and which are not. Unfortunately, in Luxembourgish, there exists no special book to give you these details. You do, however, find a list of verbs at the end of the old orange book of the Action Lützebäuerisch and in Henri Rinnen's French-Luxembourgish dictionary. Now let's look at this in practice using our dialogue from lesson 19. As you may remember, Sylvie had friends from Portugal staying at her place and took them to see the country. Moje Sylvie, wie geht es? Moin, gut, aber dir, Josiane? Was hast du an deiner Vakanz gemacht? What did you do during your vacation? Oh, mir hatte Besuch. Frön aus Portugal. Oh, we had guests. Friends from Portugal. Sie sind eng Woche zu Lützeburg blieben. They stayed for a week in Luxembourg. Sondesowes sind ich sobt gar sicher gefuhr. On Sunday night, I went to meet them at the train station. Mendes sind mir ob feierne gefuhr. On Monday, we drove out to Fjanden. Mir sind Bursch gucke gegangen. We had a look at the castle. Duno sind mir ob Klief gefuhr. Then we drove out to Clairvaux. Wir sind die Ausstellung The Family of Man gucken gegangen, an der Schuhn hin und Abtei gewesen. We went to see The Family of Man exhibition and I showed them the Abbey. Duno sind wir an der Restaurant gegangen. Then we went to the restaurant. Dünstes sind wir auf Mondorf gefuhr. On Tuesday we went to Mondorf. Wir sind an der Fitnesscenter gegangen, an Duno sind wir schwamme gegangen, an Hunnebüsse Bodybuilding gemacht. Duno sind wir bei Maus Kathy in Hurle gegangen. We went to the fitness center and then we went swimming and did some bodybuilding. After that, we had a drink at the Maus Kathy. Mittwochs sind wir auf Musel gegangen. Wir haben zu Rehme schon gefangen, als sie lernst Musel gefuhr. Oves sind wir auf Erster Nacht gegangen. On Wednesday, we went to the Moselle. We started at Remich and drove along the Moselle. At night, we went to Eschternach. Donnerstes hu mir eng Pause gemach. On Thursday, we made a break. Mir sind duheim blieben an hu gerascht. We stayed at home and had a rest. Owes hunne eng Lützebuer Spezialität gekacht. At night, I cooked the Luxembourg specialty. Freides hunne ich in Trier gewesen. On Friday, I showed them Trier. Mir sind de ganzen Tag do blieben, as in Ackhäfe gegangen. We stayed all day and went shopping. Samstes Mures sind mir an Stadt gegangen, an Nomittes sind mein Frinnerem heim a Portugal gefuhr. On Saturday morning, we went into town and in the afternoon, my friends returned to Portugal.